Aufnahme drücken. Wir werden sowieso keine gleichmäßige. Das Ding steht auf dem Tisch und das Mikro irgendwo in der Mitte ist. Dass es ein gleichmäßiger Ton geben wird, ist, glaube ich, einleuchtend. Man müsste ein Foto machen von dieser Holzkonstruktion. Machen wir nachher auch noch. Das mache ich auch. Nebenbei schon mal. So, jetzt müssen wir aber den Anfang finden. Wir machen jetzt nicht den normalen Podcast, wir machen jetzt erst den Podcast über unser Mega-Event. Mega darf man ja nicht sagen, das kommt gerade so gut. Über unser Event in Rheinseelen. Genau. Wir sitzen heute mit der Orga und waren jetzt gerade mit dem Hotelchef, ist das so? Ja, Hotelchef. Also Besitzer? Chef. Sagt man nicht Hoteldirektor? Also Besitzer ist er nicht. Geschäftsführer. Direktor, keine Ahnung. Manager? Manager. Hotelmanager. Manager ist immer mit dem Iguana vom Hotel zusammen. Ja, ne? Und der Orga, die müssen wir jetzt erstmal, also du bist der Arbeitende, stell dich selber vor. Ja, mich kennt man ja vielleicht schon, ne? Der Polettentapier. Glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Weit. Nein, ich bin wahrscheinlich derjenige, der hier die Krone vorhin aufbekommen hat. Ja. Derjenige, der den Stein dann ins Rollen gebracht hat und jetzt wahrscheinlich, ich sag mal, die Feen in der Hand haben wird. Einer kann sich halt nicht wehren. Du warst das. Und ich wurde freiwillig mit einer Pistole an der Schläfe aufgefordert. Genau. Ja, bin, wer mein Geocaching-Account vielleicht stalken will, kann es auch gleich sein lassen. Ich bin seit 2010 Geocacher. Also Frischling. Frischling, genau. Mach in den letzten zwei Jahren runde 100 Caches im Jahr, davon gefühlt 50 Events. Hab das ein oder andere Event hier auch schon gemacht. Morgen ist wieder ein Event, wer dann noch spontan die Aufnahme hört, vielleicht bis morgen, wer weiß es nicht, aber schwierig. Morgen gibt es dann lecker Currywurst. Ja, ansonsten schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Ne? Man kennt ihn ja aus Film und unser Jedi. Film und Funk, genau. Film und Funk. So, gut. Ja, ich bin Chief Wizard. Ich bin so seit 2009 dabei. Also auch noch relativ frisch, aus deiner Sicht zumindest. so ganz aktiv bin ich in letzter Zeit eigentlich auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was mich so qualifiziert hat, hier überhaupt mitzumachen, aber irgendwie scheine ich dabei zu sein. Ja. Wir haben uns komplett auf André verlassen. Er hat gesagt, er hätte zwei, aber sag mal. Ja, und ich habe da irgendwann so eine komische Nachricht gekriegt und war so naiv, ihm zurückzuschreiben, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und da jetzt sitze ich hier. Ja. So läuft das immer. Und dann hat man nachher viel Arbeit an der Hacke. So, und wir haben auch eine Frau im Bunde. Jetzt bin ich dran. Ja. Ja, ich bin Steffi vom Team Welle und habe eigentlich auch nicht so wirklich Ahnung, was jetzt hier auf mich zukommt. Hast auch nur auf eine Nachricht geantwortet. Dinge. Was denn? Du hast auch nur auf eine Nachricht geantwortet. Ne? So ist es. Beide bist du auch schon dabei. Team Welle habe ich auch schon ab und zu gelesen. Ich bin seit 2011 dabei. Na ja. Alle ein Jahr gar nicht, fast so. Ja, ich 2008. So. Das passt ja, 2008 bis... Nee, 10 fehlt noch, ne? Nee, 10 habe ich. 10 hast du, 9, ja, das ist ja schön. Ja, das war gut verteilt. Und, bei dir, nee, eigentlich bin ich ja 1999, aber... Ja, ist klar. Ja, und wir saßen jetzt hier mal im Hotel und haben unser erstes Vorabgespräch geführt, um einfach mal abzuklopfen. Hotel Camp Rheinseelen. Hotel Camp Rheinseelen. Hotel Camp Rheinseelen. Wird übrigens Rheinseelen, wird aber, ich schreibe das für mich jetzt mal falsch, R-E-I-N, ja. Wie Rhein, nicht wie Rhein der Fluss, sondern wie Rhein und sauber. Und Seelen mit H, S-E-H-L-E-N. Genau. Dann haben wir unser erstes Gespräch mit, wie haben wir jetzt genannt, mit dem Managing Director, wie auch immer, vom Hotel geführt, um uns mal unsere Ideen über ein Event in diesem Bereich näher zu bringen im Jahre 2018. Und er war ganz aufgeschlossen, so wie sich das angehört hat, meiner Meinung nach. So. Mir ist im Gespräch erst bewusst geworden, was wir alles uns an die Backe gebunden haben. Ja, das ist richtig. Zu Ende dachte ich auch, vielleicht sollten wir doch lieber jetzt irgendwie lass es rauslaufen. Wir sind raus. Ja, hängt doch eine ganze Menge dran, die man vorher gar nicht so gedacht hat. Ja, ich habe auch gerade gedacht, als das so zum Ende zu gehen. Ein bisschen in Details noch nie. Aber wir haben ja, ne, der Yeti ist voran. Wir machen ja nur Werbung. Die beiden optisch verschönern sie ihn ein bisschen. Und verjüngern auch, ne? Ja, verjüngern. Optisch verjüngern. So wird es ja der Einzige, der das tun muss. Also von daher brauchen wir ja so viel. Ja, ich, ja, ich denke, sowas steigt dann auch immer mit den freiwilligen Helfern, die man hat, die Bock haben. Ja, können wir jetzt schon sagen, freiwillige Helfer immer gern gesehen. Genau. Wer sich lose melden will, kann das schon mal gerne tun. Ja, das hat mir ein paar bist du. Ne? Haben wir eigentlich jemanden, der programmieren kann? Ja, kann ich, aber das eine Website? Ja, das ist ja, haben wir doch. Ganz haben schwierig, aber was willst, also, das gucken wir uns dann an. Ja. Also ich denke, grundsätzlich ist das definitiv richtig. Je weiter wir mit den Planungen vorankommen, und das wird jetzt ja in die Richtung gehen, dass wir einen Termin finden, ja, das wird ja kurzfristig erfolgen, und wenn das erfolgt ist, denke ich mal, werden wir auch in die Detailplanung steigen, und da sind natürlich Leute, die uns helfen wollen, gerne willkommen, ja, egal von wo. Da kann man doch schon gleich sagen, auch Kooperierer, gerne. Ich, ja, das zeitlich ist bei mir immer, ich mache das gerne wirklich, aber es ist zeitlich immer schwierig. Ich habe nicht nur einen Job, wir haben auch eine Menge Immobilien. Also es ist einfach, ich mache das auch gerne und unterstütze auch gerne, aber wenn sich einer finden würde, der sagt, ich habe da Bock drauf zu programmieren, und es geht nur um die Website, es geht ja nicht mal um Shop. Nein. Und ich denke mal, wenn irgendwas Finanzielles abgerechnet werden wird, werden wir das in irgendeiner Form oder so teilbar. Das wird man dann finden, die Lösung, ne? Ob man das einen Shop unbedingt machen muss. Sagen wir es mal so, wir können es ja eh dazu sagen. Also, wir sind ja ganz am Anfang. Das wissen wir ja selber. Es wird nicht Ostern werden, das steht jetzt fest. Das passt einfach schlecht wegen dem Hotel, das passt auch schlecht, weil man Karfreitag nichts machen darf, weil Karsamstag auch nur eingeschränkt. Leider passt das einfach nicht gut. Es wird aber vor den ganzen anderen Events mit großer Wahrscheinlichkeit sein. Es wird, ich denke mal, sich um den April 2018 wird es werden. Da ist Wetter zwar unsicher, aber mein Gott, wir sind Kescher, Weicheier können zu Hause bleiben. Ja, auch da gibt es ja hier vor Ort Möglichkeiten. Ja. Wenn Schlechtwetter ist, gibt es hier durchaus ein Dach, wo man sich drunter stellen kann. Hallen hat er genug, ja, Räumlichkeiten gibt es auch. Was schön wäre natürlich auch, wenn man sich schon überlegt, auch hier einzubieten, um das Event zu unterstützen, letztendlich über das Hotel. Der hat hier tolle Zimmer, die sind sicherlich nicht billig, aber guckt euch das mal auf Google Earth an, die Umgebung hier. Dann wisst ihr auch, warum ihr hier ein geiles Zimmer kriegt. Ihr guckt hier nämlich tatsächlich dann auf die Heide. Im Sommer, also Sonnenaufgang, guckt man aus großen Fenstern, aus den Zimmern, auf die weiten Flächen. Das sind ja gar nicht mal Zimmer. Also im Prinzip hat ja fast jeder sein eigenes Haus, Bippchen. Ja, so ein bisschen Loft-Charakter. Ja, genau. Ja. So ein bisschen fast wie so Tansania auf so einer Farbe. Ja, also damit hat es sehr viel Ähnlichkeiten. Ich finde, das ist mal was anderes. Das Hotel, so findet man, glaube ich, nicht in jedem Ort. Das ist ja noch eine Idee. Wir brauchen noch ein paar Elefanten, die werden durch. Rosa, bitte. Nee, Wolf. Da muss eine Wolfsherde durchziehen. Eine Wolfsherde. Eine Rudel gibt es ja hier in Schneefeld. Also ich werde auch ein paar Bilder heute schon dazu. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen rumfotografiert auf dem Hotel. Das ist schon durchaus schick hier. Also der ist auch nicht umsonst. Und der große Vorteil ist natürlich, das Event wird halt hier auf dem Gelände oder vor dem Gelände des Hotels stattfinden. Ja. Das ist definitiv so, wenn das dann dazu kommt. Man ist direkt am Event. Also dann hier das Hotel, muss man ganz klar sagen. Also wir wissen ja auch unsere sparsamen Kollegen, man muss natürlich ins Hotel. Also es gibt den Schneeberding, Unterkünfte dürfte hier kein Problem sein. Campingplätze gibt es in der Nähe, es gibt den Heidepark, hier gibt es alles. Es gibt auch Unterkünfte in Art an der Jugendherberge hier in der Nähe. Da werden wir auch Kontakt zu aufnehmen. Das ist auch nicht weit weg, auch sehr schön in der Natur gelegen. Also da wird es einige Möglichkeiten geben, die wir auch dann natürlich frühzeitig präsentieren werden. Das müssen wir auf der Seite verlinken. Genau. Der Vorteil dieses Hotels ist natürlich, man musst du abends nicht die Biere zingeln, die vielleicht noch konsumieren müssen, sondern kannst dich dann völlig entspannen und zu Fuß dein Zimmer betreten. Man kann theoretisch wahrscheinlich je nach Zimmerlage viermal fallen und man ist auf dem Event. Ja. Das ist der große Vorteil, je nachdem, wie lange man fällt. Genau. In eine andere Richtung gefallen ist man am Kletterpark. Ja. Eins der großen Highlights hier. Es ist einfach so, ein riesen Kletterpark, der größte Europas, soweit ich das gelesen habe. Ja. Also hier ist wirklich was geboten für die, die auch mal nur in T5 reinschnuppern wollen, die einfach mal Bock haben, in so einer Höhe durch die Gegend zu laufen und ansonsten für Klettern gar nicht interessieren. Auch die sind aber gut aufgehoben. Und da gibt es ja geführte Touren, alles. Ja. Der kann auch einiges da durchziehen. Das ist auch ein Highlight in dieser Kletteranlage, wohl diese Seilbahnfahrt durchs Gebäude. Da fährt man durch die alte Panzerwaschanlage mit der Seilbahn durch. Von einem Turm zum nächsten. Das ist ja geil. Auch da wird es dann irgendwann auch mit dem Link auf die Anlage geben. Ja. Also er hat ja auch schon eine eigene Seite, die findet man ja, wenn man jetzt mal Rheinsee im Kletterpark sucht, würde man sehr schnell fündig werden. Beziehungsweise Höhenweg Arena Rheinsee. Da ist schon was geboten. Also wirklich für jeden. Es wird natürlich alles. Preise können wir überhaupt noch nicht zu sagen. Wir möchten das so gestalten, dass es keinerlei Eintritt kostet. Das wird wahrscheinlich so werden. Das kann man jetzt alles noch nicht festhören, aber das wird es wohl so sein. Catering wird das Hotel in einer Form wahrscheinlich übernehmen. Dann wird es jede Menge Vorträge geben. Ich denke mal in der Richtung, dass man den Leuten, vielleicht kriegen wir auch ein, zwei Räumlichkeiten, die man den Leuten dann überlässt. Wo wir auch wirklich sagen, komm hier, pass mal auf, hier in Blogger-Community, ihr habt den Raum, wenn ihr was machen wollt, macht. Mhm. Ja, wir geben das vor, wir geben euch auch ein paar Sachen, aber was ihr dort macht, könnt ihr selber machen. Mir fällt gerade so ein Podcast-Treffen, das gab es ja noch nicht. Das gibt es noch gar nicht. Du wirst sagen, ich wollte jetzt gerade nicht Podcast, aber letztendlich Podcast und Blogger von mir, das könnt ihr sich auch zusammentun oder so. Vielleicht sagen die Podcasts auch wirklich jetzt ohne uns, weil wir sind jetzt als Orga natürlich da jetzt parteiisch, halten wir uns ein bisschen raus. Aber wenn jetzt 5 Podcasts kommen und sagen, wir wollen da, was weiß ich, einen ganzen Tag Beschallung machen, ja, dann kriegen sie halt einen Raum und können den ganzen Tag Beschallung machen. Wer Lust hat, geht da rein, hört sich das an. Das sollte, denke ich mal, auf jeden Fall organisierbar sein. Das müssen wir mal durchsprechen. Ja. Aber ich denke, da, also die Möglichkeiten wird es hier geben. Das ist, wir stellen einen Raum, wir stellen einen WLAN, müssen wir über das Hotel natürlich absprechen. Ja. Und den Rest sollen die so machen, wie sie wollen. Wir wollen ja, denke ich mal, wenn von Geocacher für Geocacher, wie es immer so schön heißt, hier können wir es mal umsetzen. Das ist aber optimistisch, was das Internet hier angeht. Da müssen wir mit dem CCC sprechen. Aber auch die kriegen da schon mit richtig Wahl hierher. Ich habe gesehen, dass das hier Telekom zumindest schlecht war. Muss mal gucken, was Vodafone da gibt hier. Du meinst LTE? Ja, ja, ja, muss man gucken. Also ich würde zur Not auch so, es gibt ja diese Mini-Router, also für 9,99 Euro so ein Connection. Da muss man mal gucken, also toll ist das auf alle Fälle hier in der Ecke nicht. Du musst das besser. Deswegen ist ja auch so schön ruhig. Genau, du musst es nämlich besser verkaufen. Also ihr habt ja eure Ruhe, hier kann das Naturerlebnis gelebt werden. Naja, und ihr habt ja gerade bei. Da geht es nicht live raus, aber du kannst ja trotzdem eine Podcast-Runde machen, aufnehmen und du hast ja live Zuschauer. Also es geht ja eigentlich um dieses Miteinander auf dem Event, den ich mache. Ja, genau. Außerdem hast du auch wie ihr habt schon gehört habt, Motto wissen wir noch nicht, Panzerwaschanlage in der Natur. Ich habe vorhin schon mit André kurz gesprochen. Es ist auch die Frage, ob wir überhaupt so ein Motto oder was ganz Besonderes wollen. Wir wollen gar nicht so viel anders als andere machen, sondern wir wollen einfach ein gutes Wochenende machen. Da suchen wir uns alles, was es bei anderen, wenn es gut gefallen hat, übernehmen wir, was nicht gefallen hat, übernehmen wir nicht. Und gut ist, ich muss nicht besser, höher, weiter. Das wird ein Event. Man kann... Da haben wir ja schon gesprochen drüber, man wird klettern können. Das genau. Der Betreiber der Kletteranlage ist dem Geocaching sehr zugewandt und hat gleich gesagt, ich mache mit. Mhm. Wir haben hier ein Hotel vor Ort. Wir werden natürlich auch was Regionales anbieten. Mhm. Wir sind hier in der Heide, da muss man natürlich sehen, dass wir Sachen anbieten, die es hier nur in der Heide gibt. Da muss man gucken, mit welchen Unternehmen wir da sprechen, was hier gemacht werden kann, was Touristen halt so gerne auch mal machen. Scharfe Sterne. Ja, zum Beispiel Heidschnucken. Vielleicht finden wir noch ein paar größere Heidschnucken, auf denen auch mal vielleicht ein paar Kinder reiten können. Man weiß es nicht. Ne? Wenn der Schäfer hier mit seinen Schafen durchkommt, wäre schon mal für Kinder mit Sicherheit eine Show. Ja. Ja. Also das ist ja auch der Vorteil hier direkt vorm Hotel. Luftlinie, was sind das, ein Kilometer? Ist der Schafstall, also die Wahrscheinlichkeit, dass man den Schäfer hier sieht, ist groß. Das kann man ja dann mit dem Grab sprechen. Also das ist ordentlich. Also es gibt hier, vor allen Dingen ist es eine Menge Natur. Wenn wir ein Motto haben, glaube ich, wir sind hier mitten in der Natur. Genau. Also nicht in der Stadt, sondern wir sind hier schon draußen im Grünen. Ja. Naja, das Punkt. Gab es schon. Ja, ich weiß. Grün. Aber so kannst du es wirklich machen. Und das ist ja auch deswegen. Vergessen wir den Lost Place nicht. Genau. Ja. Das Gelände hat Geschichte hier, das ist auch wichtig. Hier waren nicht nur große Persönlichkeiten schon zu Gast, wie der Dalai Lama oder die Queen herself, sondern auch. Die schweigende Mehrheit. Ja. Seit heute. Nachts bei Vollmond läuft ein Yeti hier durch die Gegend. Und es gab ja auch hier eine Geschichte der Nutzung der britischen Militärs über Jahrzehnte. Ja. Und wenn man das dann hier verfolgt auf dem Gelände, wie es hier früher mal aussah, gibt es ja auch manche Möglichkeiten, das zu sehen. Und wie es heute aussieht. Also das ist, es gibt Geschichte hier, es gibt Natur. Es gibt davor noch Flugplatz, Zweiter Weltkrieg. Ne? Ja, ja. Und es gibt vor allen Dingen auch eine Geisterstory zu dieser Location, also zu diesem Eventgelände. Und das ist einzigartig. Eine Geisterstory? Eine Geisterstory, hier spukt's. Hast du Wasser getrunken? Oder? Ich trinke Wasser, hier spukt's, musst du mal nachlesen. Echt? Also, ja. Ja, dann. Also es gibt ganz viele Gründe, hier unbedingt herzuwollen, halten wir mal fest. Ne? Ja, also ich glaube auch, das Event lebt gar nicht so groß vom Motto, sondern von der Location. Die ist einfach was Besonderes, selbst wenn wir hier noch nicht sind. Also ja. Genau. Wir sind aber immer noch in der Planungsphase. Das heißt, sollten wir irgendwelche Schwierigkeiten bekommen, wird das Event natürlich dann nicht stattfinden. Oder vielleicht nicht in der Art. Nee, ja, das muss man sehen. Dann wird es halt ein kleines, wie beim Wieseter Werk. Ja. Da haben wir zwar viel zu viel Urga, aber egal. Ja, da das kann immer passieren. Also da sehe ich jetzt auch kein Problem. Nur würden wir es auch kommunizieren und nicht wie andere Events einfach nichts mehr sagen. Aber die Tendenz geht da im Moment nicht hin. Die Tendenz geht dahin, dass wir einen Termin finden. Ja. Und ich denke, dann, wenn wir den Termin haben, und das wird kurzfristig erfolgen, dann wird es auch kurzfristig dann Infos geben und auch dementsprechende Publikationen. Ja. Denn wir wollen ja schon, dass die Leute herkommen, weil nicht nur das Camp Rhein-Sehen hier, sondern auch Schneeferding an sich, wo das Camp Rhein-Sehen zugehört, ist immer eine Reise wert. Ja. Denn auch nicht weit vom Hotel hier entfernt, fußläufig in 100 Metern in die eine Richtung und ein paar hundert Meter weiter in die andere Richtung kommt man in die Heide, in große Heideflächen. Ja. Und das muss man einfach mal gesehen haben. Bilderberg, ja, alles da. Also es ist, es lohnt sich jetzt, komm, würde ich auch sagen. Ich finde es immer ganz gut, wenn so andere Urgas das jetzt so hören, zum diesem ersten Podcast dazu, wie sie dann so denken, noch können sie lachen. Ja, wahrscheinlich. Gut wissen sie nichts über die Probleme. Naja, wir wollen es ja anders machen. Also ich mache auch nicht diese Interviews, sonst immer bei den anderen Megas, wo dann, da wird dann auch so gefragt, damit sie es alles gut darstellen können. Nee, wir haben im Moment noch keine Ahnung, was in Zukunft so richtig. Wir haben jetzt angefangen, wir hoffen, dass das so wird, deswegen reden wir jetzt auch drüber. Wenn irgendwas nicht klappt, werden wir da genauso zu stehen. Also ich habe da überhaupt keine Schmerzen mit. Also ich will das schon möglichst offen begleiten, auch als Glas. Und Daniel bringt auch noch eine Dose Bohnen mit zum Event. Das sollte man sich nicht vergessen. Ich denke, wir wollen eine Dose kriegen. Bohnen. Die wir vorher noch leer fressen und anrosten lassen. Na, wir können ja jetzt schon mal eine kaufen bei einem großen Discounter unseres Vertrauens. Wir haben noch welche, die wir vielleicht. Ja, und dann können wir die einfach hier mal schön in die Schneeverdingen hier im Pietzmoor versenken. Das ist schon ein aggressives Moorwasser. Ja, dann sieht die auch in anderthalb Jahren so aus, als wäre es die Dose der Dose. Dann holen wir so irgendein Auto, das aus irgendeiner Mittwochszeitung vorliegt. Das ist ja egal. Ob da sitzt einer, der irgendwie Promi, Pseudo-Promi ist. Wir könnten auch jemanden einfach hinsetzen, der was in Englisch sagt und wir sagen, dass es jemand offiziell ist von Groundspeak. Stimmt. Ne? Der was zu der Dose Bohnen sagt. Wer spricht der Englisch oder so, den können Sie nicht befragen. Hello, Friends. Ja. Ja. Ich glaube, so richtig Highlights wird ja nicht geplant geben. Nein, ich glaube... Der Kletterpark einfach schon, die Location. Das ist so, hier ist ja die Location. Wird man sehen, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich komme vorbei. Gibt ja durchaus... in Anführungsstrichen Prominente in der Szene, die vielleicht dann noch zu Gast kommen. Ist viel mehr auch bei Wilde der Berg. Wir reden, das ist ein ganz normales Event. Mal ganz ehrlich, wir haben doch schon einen Buchautor, der Gründer, der sogar die Bücher unterschrieben hat. Ja, sorry, aber wenn der nicht prominent ist, fällt er eigentlich dann viel mehr so ein. Ja. Also wenn ich über Geocachen rede, ist das für mich eigentlich der Hauptprominente. Dann bei einem Kasper, die nebenbei cachen und damit Geld verdienen wollen, die kann ja nicht prominent bezeichnen. Für das Geocachen gesehen. Ich würde mal vermuten, dass jeder Fünfte zumindest schon mal einen Gründel in der Hand hatte. Ja, ne? Wenn er nicht sogar selbst in der Tasche steckt. Ja. Naja. Wir haben ihn schon mal angefasst. Ne? Was Gründel? Da gibt es auch so komprimierte Bilder von dem. Der Yeti hat mit dem Gründel gekuschelt. Den gibt es wirklich und er ist ein ganz netter. Das muss man sagen. Ein ganz umgänglicher Mensch. Seine Frau finde ich ja noch besser. Die hat so genial gezogen als Glücksfee. Und vor allen Dingen hat sie sich... Das Schöne war, sie hat sich ja selber gezogen, hat das dann ganz schnell, also ich meine, die hätten auch gewinnen können, ja, hat das los gleich in die Tasche gesteckt. Echt? Nee, ich gewinne nicht. Greift wieder rein, zieht ihn. Ach, deswegen hat das so lange gedauert mit dem Losen. Weiß ich auch nicht. Wir haben sehr viele Ärzte auf diesem Event gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Schrift. Nein, sie hat aber auch wirklich gut gezogen. Das kleine Mädchen gewinnt als erstes, fand ich schon genial. Ja, die hatte die auch noch den genialen Geschmack, diesen wunderschönen Pullover zu geben, also ich meine, besser jetzt nicht laufen können. Und ich denke mal, eine kleine Verlosung werden wir auch zu einem Event in 2018 hinkriegen. Ja, irgendwas. Und wenn es wieder 2 Bücher für 9,90 Euro ist, ein Pulli von mir, ein T-Shirt, Stammhörer. Das ist ja so einmalig, diese Idee, die hatte ja noch keiner. Ein Schlippi mit FTF. Ja. Reingeschrieben oder? Ja. Haben wir sonst was? Im Moment gibt es noch gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Ne? Sollen sich alle in April so ein bisschen frei machen? April im Jahr 2018, genau, das macht Sinn. Und die 1. April-Wochenende, das wäre cool. Nee. Das wäre schade. 1. April wäre natürlich ein guter Gag. Ja, aber das ist das Ostern, glaube ich. Ich glaube, das ist das Osterwochenende. Aber wenn man sagen könnte, ja, wir wollten, dass wir einfach die Veranstaltung mal über den April-Scherz. Ja, gut. Dann haben wir ja. Trotzdem kann man schon sagen, wenn einer echt unbedingt gerne helfen möchte, kann man sich gerne schon mal melden. Dann nehmen wir mit auf die Liste. Programmierer für eine Webseite wäre schon mal echt cool. Das wäre schon mal definitiv eine gute Sache. Das kann man auch aus allen Regionen machen. Ernsthafte Rückmeldung. Also kommt ja nicht, wenn ihr irgendwie 3 Seiten, wie programmiere ich meine Webseite irgendwo mal gemacht habt. Das brauchen wir nicht. Also wir brauchen schon ernsthafte Leute. Also nicht auf einer Wix-Zeit, wie Büren das gemacht hat. Ja. Also wo ich echt dachte, sorry, aber wenn man sich schon Anbieter für eine Internetseite sucht, dann nehme ich doch nicht Wix-Zeit.com oder was. Also, ja, ja. Also schlimmer hätte ich aber nicht aussuchen können. Ja, wo gibt es da an sich der Welt? Ne? Ja. Der Bartel. Ja, eigentlich bei wem? Wir können auch bei uns, wir greifen leider das weiter. Bei Steffi. Ich denke mal, es wird gerade auf diese Folge hin dann auch vielleicht einen Verweis auf meine E-Mail-Adresse geben. Und ja, ich würde... Die drei sind für mich das Kernteam. Wir sind die Kasper an der einen Seite. Aber als Ansprechpartner haben wir ihn. Ja. Sie sind die Designer so wenig. Da ist ja, wir brauchen einen der coole André at Wix. Er verteilt das dann. Ja. Er muss die Arbeit nicht verteilen. Genau, da wäre ja eher so lange. Ein Ansprechpartner ist vielleicht gut. Das bin im Moment jetzt erstmal noch ich. Ja, in dem Rahmen, wie es jetzt läuft, bin ich das noch. Ja. Irgendwann wird es vielleicht später noch 1-2 andere geben für gewisse Bereiche, aber... Erstmal, wenn André dann ausgebrannt ist, dann müssen wir vielleicht jemand anders suchen, aber sonst. Interessenten erstmal an meiner Adresse, die wird dann auch veröffentlicht auf der Seite vom Podcast. Wir sind nur die Lautsprecher, mehr können wir nicht. So alles funktioniert immer nicht. Dummerweise gesagt, das ist nur eine kleine PPT-Prast. Ja, das ist mir so rausgekommen. Der Fahrt. Ja. Und ich denke mal, so für Programmierer vielleicht auch jemand, der eventuell sich später um die sozialen Netzwerke kümmern möchte, ja, ist vielleicht nicht verkehrt, wenn er schnell Interesse hat, einfach mal melden und dann Da kenne ich aber jemanden, der das ganz gut kann. Ja, wenn ich die Zeit habe, mache ich das alles gerne, aber die sozialen Netzwerke, kein Problem, das kann ich auf der Arbeit machen, aber ich kann nicht einmal anfangen, auf der Arbeit Internetseite zu entwerfen. Das merkt dann selbst der dümmste Chef im Moment. Also da wird es dann schwierig. Du hast doch eine Mittagspause. Ja, da laufe ich aber ab und zu über Stille mal so richtig. Aber da kann man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt einen finden, der das wirklich machen will, dann kriegt er von mir aus auch einen Gastzugang einfach bei unserem Blog und dann machen wir gar keine extra Webseite, sondern hauen das darüber mit. Muss man gucken, eine extra Webseite wäre auch schon besser. Ja. Aber das ist, wie gesagt, wir sind ja noch in der wilden Planung jetzt. Brauchen wir erstmal einen Termin und dann legen wir richtig los. Wir wollten heute erstmal vermelden, es gibt was. Haltet euch den April frei. Ja. 2018, wo gemerkt. Nicht, dass jetzt wirklich denke, ich versuche das dieses Jahr noch zu machen, so viel Büren. Ja. Guckt euch das Hotel an. Ist schön. Und das Ziel ist mega. Ja. Project auf keinen Fall, würde ich sagen. Also nicht mal als Bewerbung, selbst wenn es eine Chance gäbe. Nein, da gibt es andere, die wollen das vielleicht ganz gerne. Ja. Und dann wird es noch so messeartig. Und da müssen wir uns auch auf jedem Mega präsentieren mit Fahnen und so weiter. Und möchtet ihr das? Nee, das nur wenn es einen Schlüppi gibt, jemanden. Schlüppi. Ja, ein Merchandising-Schlüppi. Das wäre doch. Weißt du, das wäre nochmal richtig geil. So ein Ganzkörperanzug, aber ein hautfarbend. Dann einfach so ein Baumwollschlüppi drüber und darüber dann mega reinsehen. Das vertreiben wir statt einer Coin. Nee, und so kennst du dann auf jedem Event. Wir müssen alle so rumlaufen. Damit hast du auch schon ein eventuelles Coin-Design. Ne? Ja, genau. Eine Baumwoll-Coin. Ja, ich hatte schon mal so eine Coin-Idee. Vorne ist Gesicht und hinten Hintern, aber das wird ja in Amerika gar nicht genehmigt. Nee, aber ob es schon mal eine Coin gab, wo man tatsächlich so ein Baumwolljäckchen oder so drüber... Da müssen wir die örtlichen Hausfrauen fragen, ob sie ein bisschen häkeln wollen. Das trinken dafür. Ja, 5000 Häkchen für Coins-Häkel. Nee, also noch haben wir, wie gesagt, wenig Inhalt, aber wir haben jetzt angefangen. Wie immer eigentlich. Ja. Also wir haben nicht mal einen Namen bis jetzt. Wir machen. Das stimmt, da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen. Ja. Naja, aber weil wir auch gesagt haben, ich meine, wie gesagt, oder Rat, hast du eine Idee für welches Konzept? Nein. Ich weiß auch gar nicht, was man als Überschrift nehmen könnte. Weil ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich muss ganz ehrlich sagen... Wenn ich die anderen mir angucke, die das ja oft haben, die ganzen Mega-Events dieses Jahr, ne? Die haben ja fast alle so Titel auch und so, frage ich mich immer, was liegen damit? Ich will einfach ein schönes Wochenende für Leute machen. Klar können wir auch Titel suchen, aber der ja, ist auch schön ist immer so ein Name, dass man sagen kann, fährst du auch zum Tippitappi genau, oder genau, fährst du zum Maje? Das ja, das sehe ich auch schon, aber jetzt bezogen auf irgendwie. Ich denke, wir werden hier einfach fährst du nach Rheinseelen sagen. Nee. Da weiß man noch nicht, wie das geschrieben wird. Ja, wir gucken mal, also den Namen wird es auch noch geben. Camp ist gut, Camp. Fährst ins Camp. Ja, ja. Dschungelcamp beginnt heute auch wieder. Ne? Ja, stimmt. Wir dürfen nicht so lang machen. Dschungelcamp, siehst du. Das ist so der, wir müssen uns überlegen. Dschungelcamp wäre ganz cool. Wir dürfen nicht so lange machen. Oder gibt es da einen? Wir haben um 20.15 Uhr, 21.15 Uhr fangen sie an. Ja. Du glaubst, erst haben wir diese Scheiße. Ich guck mal das an, du nicht, aber ich. Lass dir das aufnehmen. Wir müssen gleich noch einen anderen Podcast machen. Soll ich denn das aufnehmen? Ich habe keine Aufnahmegerät. Ja. Absurd. Ich bin stolzer Vater. Ja, okay, dann haben wir zu dem Event alles. Ja, schließen wir das erstmal ja. Ne? Ja, also kurz gesagt, es läuft. Ja. Freiwillige vor, ja. Wie immer. Genau. Wer nicht freiwillig ist, alle anderen bitte zurücktreten, einer bleibt schon stehen. Genau. Ich stand nämlich auch schon mal ganz vorne auf einmal. Ja, und gucken wir, was kommt. Genau. Alles Weitere, denke ich mal, den nächsten, kurzfristig. Genau. Wollen wir keine Zeit festlegen, aber ich denke mal, kurzfristig werden wir weiter investieren. Zwei Termine geben, muss immer das funktionieren. Ja. Das wird aber nicht mehr lange dauern. Okidoki. Tschüss, Bonnie, ich sage es mal so, Alba.